Kapitel 5. Das Reserve-Polizeibataillon 101. Als die deutsche Wehrmacht im September 1939 in Polen einmarschierte, gehörte das in Hamburg stationierte Polizeibataillon 101 zu den ersten, die einem Heeresverband angegliedert und nach Polen geschickt wurden. Hinter Oppeln in Schlesien überschritt das Bataillon die Grenze, passierte Częstochowa, Częstochau, und erreichte die polnische Stadt Kielce. Dort übernahm es die Aufgabe, hinter den deutschen Linien versprengte polnische Soldaten gefangen zu nehmen, zurückgelassenes polnisches Kriegsgerät einzusammeln und ein Kriegsgefangenenlager zu bewachen. Am 17. Dezember 1939 kehrte das Bataillon nach Hamburg zurück und musste rund 100 seiner Berufspolizisten abgeben, die zur Bildung zusätzlicher Einheiten versetzt wurden. An ihrer Stelle kamen Reservisten mittleren Alters, die im Herbst 1939 eingezogen worden waren. Nach einer Ausbildungsphase wurde das Bataillon im Mai 1940 von Hamburg in den sogenannten Wartegau verlegt, eine der vier westpolnischen Regionen, die das Dritte Reich als angegliederte Ostgebiete annektiert hatte. Während der 5 Monate, die das Polizeibataillon bis Ende Juni in Pozna, Posen und dann in Lodz, von den siegreichen Deutschen in Litzmannstadt umbenannt, stationiert war, führte es Aussiedlungsaktionen durch. Als Teil des demografischen Programms, mit dem Hitler und Himmler die gerade erst annektierten Regionen einzudeutschen, das heißt mit reinrassigen Deutschen zu bevölkern, gedachten, sollten alle Polen sowie andere unerwünschte Elemente, Juden und Zigeuner, aus den angegliederten Ostgebieten nach Mittelpolen vertrieben werden. Ein Abkommen zwischen Deutschland und der Sowjetunion sah vor, Volksdeutsche, die auf sowjetischem Gebiet lebten, heim ins Reich zu holen und auf den Höfen und in den Häusern der vertriebenen Polen anzusiedeln. Zwar wurde die von Hitler und Himmler angestrebte Rassenreinheit der angegliederten Gebiete nie erreicht, aber Hunderttausende von Menschen wurden wie Schachfiguren verschoben und herumgestoßen, um den nationalsozialistischen Vorstellungen von einem rassisch neu strukturierten Osteuropa zu genügen. In einem zusammenfassenden Bericht rühmte sich das Bataillon, bei der Aussiedlung eifrig mitgewirkt zu haben. In pausenlosen Tag- und Nachteinsätzen wurden die Kräfte 100% in allen Regierungsbezirken des Wartegaus eingesetzt. Im Durchschnitt wurden täglich etwa 350 polnische Bauernfamilien evakuiert. In Hochzeiten der Evakuierungsperiode konnten sie 8 Tage und Nächte nicht in den Standort zurückgezogen werden. Gelegenheit zum Schlafen bot sich den Männern nur bei nächtlichen Fahrten auf Militär-Lkw zu den Einsatzorten. Im Höchsteinsatz evakuierte das Bataillon lediglich mit eigenen Einsatzkräften und unterstellten 10 Dolmetschern rund 900 Familien an einem Tage. Aus der Zielgruppe von 58.628 Menschen evakuierte das Bataillon insgesamt 36.972. Rund 22.000 Menschen entzogen sich dieser Maßnahme durch Flucht. Rückblickend schildert einer der eingezogenen Reservisten, Bruno Probst, Sternchen, die Rolle des Bataillons folgendermaßen. Fußnote: Aus Datenschutzgründen eingeführte Pseudonyme werden bei erstmaligem Vorkommen durch ein Sternchen kenntlich gemacht. Ende der Fußnote. Bei den Aussiedlungen der Landbevölkerung, also vornehmlich in den kleineren Ortschaften, kamen die ersten von mir miterlebten Ausschreitungen und Tötungen vor. Es war stets so, dass bei unserem Eintreffen in den Orten bereits die sogenannte Aussiedlungskommission anwesend war. Diese sogenannten Aussiedlungskommissionen setzten sich aus Angehörigen der Schwarzen SS, aus SD und aus Zivilisten zusammen. Von ihnen erhielten wir Karten, auf denen Nummern standen. Die Häuser der Orte waren durch gleichlautende Nummern gekennzeichnet. Die an uns ausgehändigten Karten bezeichneten uns die Häuser, die von uns geräumt werden sollten. Während der ersten Zeit waren wir bemüht, sämtliche Personen aus den Häusern zu holen, ohne Rücksicht darauf, ob es Greise, Kranke oder Kleinstkinder waren. Unser Vorgehen wurde aber bald von den Angehörigen der Aussiedlungskommission gerügt. Sie beanstandeten, dass wir uns mit Greisen und Kranken abschleppten. Zwar gab man uns anfänglich nicht den Befehl, diese an Ort und Stelle zu erschießen, sondern begnügte sich erst einmal damit, uns klarzumachen, dass man mit solchen Personen doch nichts anfangen könne. In zwei Fällen habe ich erlebt, dass solche Leute an den Sammelplätzen erschossen wurden. Im ersten Falle war es ein alter Mann und im zweiten Falle eine alte Frau. Weiter möchte ich meinen, dass diese beiden Personen nicht von Mannschaften erschossen wurden, sondern von Unterführern. Die Aussiedlungsaktionen waren auch noch anderen Bataillonsangehörigen im Gedächtnis, doch keiner davon konnte oder wollte sich an diese oder ähnliche Gewalttaten erinnern. Ein Polizist entsann sich allerdings der Tatsache, dass das Bataillon während seines Aufenthaltes in Posen der Sicherheitspolizei Erschießungskommandos für die Exekution von 100 bis 120 Polen zur Verfügung gestellt hatte. Nach den Aussiedlungsaktionen führte das Bataillon als nächstes Befriedungsaktionen durch. Bei der Durchsuchung von Dörfern und Wäldern nahm es 750 Polen gefangen, die den früheren Evakuierungen entkommen waren. Die Aufgabe der Polizisten wurde dadurch erschwert, dass selbst die neu angekommenen Volksdeutschen nicht immer die unerlaubte Anwesenheit ehemaliger polnischer Bewohner meldeten, weil sie hofften, sich auf diese Weise billige Arbeitskräfte sichern zu können. Am 28. November 1940 übernahm das Bataillon die Bewachung des Ghettos von Lodz. Durch einen Stacheldrahtzaun waren die 160.000 Lodzer Juden bereits 7 Monate vorher, Ende April 1940, von der übrigen Stadt abgetrennt worden. Für das Polizeibataillon 101 wurde der Wachdienst am Ghetto nun zur Hauptaufgabe. Man hatte festen Befehl, ohne weiteres jeden Juden zu erschießen, der die Warnschilder missachtete und dem Zaun zu nahe kam. Dieser Befehl wurde befolgt. Keiner der Männer von Bataillon 101 entsann sich jedoch, dass es in Lodz zu Exzessen gekommen wäre, wie sie sich etwa bei der Bewachung des Warschauer Ghettos durch die erste Kompanie des Polizeibataillons 61 abspielten. Dort ermunterte der Kompanieführer offen dazu, an der Ghettomauer scharf zu schießen. Den Aufenthaltsraum der Kompanie zierten rassistische Sprüche und über dem Tresen hing ein Davidsstern. Für jeden erschossenen Juden wurde eine Kerbe in die Kantinentür gemacht und an Tagen, an denen man eine hohe Zahl von Erschießungen melden konnte, wurden dem Vernehmen nach Siegesfeiern abgehalten. Da die Männer des Bataillons 101 außerhalb des Stacheldrahtzauns stationiert waren, hatten sie eher Kontakt zur nichtjüdischen Bevölkerung als zu den eingesperrten Juden. Laut Bruno Probst sollen sich die Wachen an der Durchgangsstraße, die das Lodzer Ghetto in 2 Hälften teilte, gelegentlich einen Spaß daraus gemacht haben, ihre Uhren vorzustellen, um Polen aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen die Ausgangssperre festnehmen und schlagen zu können. Probst konnte sich auch daran erinnern, dass eine betrunkene Wache, die an Silvester unbedingt einen Polen erschießen wollte, irrtümlich einen Volksdeutschen traf und den Vorfall dadurch vertuschte, dass sie den Personalausweis des Opfers gegen einen anderen austauschte. Im Mai 1941 kehrte das Bataillon nach Hamburg zurück und wurde praktisch aufgelöst. Alle Bataillonsangehörigen, die noch vor dem Krieg rekrutiert worden waren und keinen Unteroffiziers- oder höheren Rang bekleideten, wurden auf andere Verbände verteilt und die Mannschaften sodann mit eingezogenen Reservisten aufgefüllt. Damit war das Bataillon zu einem reinen Reservebataillon geworden, wie ein Polizist später erklärte. Von Mai 1941 bis Juni 1942 wurde das Bataillon neu strukturiert und einer intensiven Ausbildung unterzogen. Aus dieser Zeit sind den Männern nur wenige Zwischenfälle in Erinnerung geblieben, darunter die Bombardierung Lübecks im März 1942, weil Einheiten des Bataillons unmittelbar nach dem Angriff in die zerstörte Stadt geschickt worden waren. Außerdem konnten sie sich an die Deportation von Hamburger Juden erinnern. Von Mitte Oktober 1941 bis Ende Februar 1942 brachten 59 Transporte über 53.000 Juden und 5.000 Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich in den Osten. In diesem Fall nach Lodz, Riga, Kowno, Kaunas und Minsk. Bei den 5 Transporten nach Kowno und dem ersten nach Riga wurden die Verschleppten gleich nach der Ankunft umgebracht. Bei den übrigen wurden die Deportierten nicht sofort liquidiert, sondern zunächst in die Ghettos von Lodz, dorthin kamen die 5000 österreichischen Zigeuner, Minsk und Riga gesperrt. 4 dieser Transporte kamen aus Hamburg. Der erste ging am 25. Oktober 1941 mit 1034 Juden nach Lodz ab. Der zweite am 8. November mit 990 Juden nach Minsk. Der dritte Transport machte sich am 18. November mit 408 Hamburger und 500 Bremer Juden nach Minsk auf den Weg. Der vierte verließ Hamburg am 4. Dezember mit 808 Juden und hatte Riga zum Ziel. Einheiten des Reservepolizeibataillons 101 waren mit verschiedenen Phasen der Hamburger Deportationen befasst. Sammelpunkt für die zu Deportierenden war das Freimaurerhaus an der Moorweide, das die Sicherheitspolizei beschlagnahmt hatte. Es befand sich zwischen der Universitätsbibliothek und einem Wohnblock nur ein paar hundert Meter vom stark frequentierten Bahnhof Dammtor entfernt und war damit kaum ein Ort, von dem gesagt werden könnte, er sei unauffällig und außerhalb des Blickfeldes der Hamburger Bürger gelegen. Einige Ordnungspolizisten des Bataillons 101 versahen den Wachdienst am Freimaurerhaus, wo die eintreffenden Juden registriert und auf Lastwagen verladen wurden, die sie zum Bahnhof Sternschanze brachten. Dort bewachten andere Bataillonsangehörige die Verladung auf die Züge. Darüber hinaus stellte das Bataillon 101 die Begleitmannschaften für mindestens 3 der 4 Transporte, den ersten am 25. Oktober nach Lodz, den zweiten am 8. November nach Minsk und den letzten am 4. Dezember nach Riga. Laut Angaben des Beteiligten Hans Keller, Sternchen, waren die Begleitkommandoposten wegen der damit verbundenen Reisemöglichkeiten sehr begehrt und wurden nur wenigen Bevorzugten zuteil. Bruno Probst, der den Transport vom 8. November nach Minsk begleitete, erinnerte sich an folgende Einzelheiten. In Hamburg hatte man damals den Juden gesagt, dass sie im Osten ein geschlossenes neues Siedlungsgebiet zugewiesen bekämen. Die Verladung der Juden erfolgte auch in normalen Personenwagen. Weiter entsinne ich mich, dass man gemäß den Umsiedlungsgesprächen auch 2 Waggons mit Werkzeugen, Schaufeln, Hacken und so weiter sowie Großküchen mitführte. Für unser Begleitkommando wurde ein Wagen 2. Klasse angehängt. In den Wagen der Juden selbst waren keine Wachposten. Lediglich bei irgendwelchen Aufenthalten musste der Zug von beiden Seiten bewacht werden. Nach etwa 4 Tagen Bahnfahrt erreichten wir in den Nachmittagsstunden Minsk. Dieses Fahrziel erfuhren wir erst während der Reise, als wir bereits Warschau passiert hatten. In Minsk wurde unser Transport nun von einem SS-Kommando erwartet. Gleichfalls ohne Bewachung wurden die Juden hier nun auf bereitstehende LKWs verladen und abgefahren. Lediglich ihr Gepäck, das sie von Hamburg aus mitnehmen durften, mussten sie im Zug zurücklassen. Es hieß, es würde ihnen nachgefahren. Auch unser Kommando ist dann anschließend zu einer russischen Kaserne gefahren, in der ein aktives, also nicht zur Reserve gezähltes, deutsches Polizeibataillon untergebracht war. In unmittelbarer Nähe befand sich das Judenlager. Hier sollten wir die Nacht verbringen, um am nächsten Tage zurückzufahren. Aus Gesprächen mit Angehörigen des vorgenannten Polizeibataillons erfuhren wir, dass diese Einheit schon seit Wochen in Minsk Juden erschossen hatte. Wir schlossen daraus, dass auch unsere Hamburger Juden dort erschossen werden sollten. da der Führer des Begleitkommandos, Oberleutnant Hartwig Gnade, damit nichts zu tun haben wollte, blieb man jedoch nicht in der Kaserne. Vielmehr kehrten die Männer zum Bahnhof zurück und verließen Minsk mit einem Nachtzug. Von der Arbeit des Ordnungspolizeikommandos, das den Transport von Hamburg nach Riga bewachte, ist keine Meldung überliefert. Aus einem Bericht über einen Judentransport von Düsseldorf nach Riga am 11. Dezember geht jedoch deutlich hervor, dass die Polizisten dort genauso viel erfuhren wie ihre Hamburger Kollegen in Minsk. Riga umfasst etwa 360.000 Einwohner. Darunter befanden sich etwa 35.000 Juden. Die Juden waren in der Geschäftswelt überall führend. Ihre Geschäfte sind jedoch sogleich nach dem Einmarsch der deutschen Truppen geschlossen und beschlagnahmt worden. Die Juden selbst wurden in einem durch Stacheldraht abgeschlossenen Ghetto an der Dwina untergebracht. Zurzeit sollen sich in diesem Ghetto nur 2500 männliche Juden, die als Arbeitskräfte verwendet werden, befinden. Die übrigen Juden sind einer anderen, zweckentsprechenden Verwendung zugeführt bzw. von den Letten erschossen worden. Ihr Hass gilt insbesondere den Juden. Sie, die Letten, haben sich daher vom Zeitpunkt der Befreiung bis jetzt sehr ausgiebig an der Ausrottung dieser Parasiten beteiligt. Es erscheint ihnen aber, was ich insbesondere beim lettischen Eisenbahnpersonal feststellen konnte, unverständlich, weshalb Deutschland die Juden nach Lettland bringt und sie nicht im eigenen Lande ausrottet. Im Juni 1942 wurde das Reserve-Polizeibataillon 101 wieder nach Polen verlegt. Nur wenige der Unteroffiziere waren bereits beim ersten Einsatz in Polen dabei gewesen, und kaum 20% der Männer hatten an der zweiten im Wartegau teilgenommen. Einige von ihnen waren in Poznan und Lodz Zeugen von Exzessen gewesen, wie sie es nannten. Ein paar mehr hatten einen der Judentransporte von Hamburg nach Lodz, Minsk oder Riga begleitet, wobei es bei den beiden letztgenannten Orten, wie erwähnt, kaum zu vermeiden war, etwas vom Massenmord an den Juden in Russland zu erfahren. Mehrheitlich dienten im Reservepolizeibataillon nun jedoch Männer, die die deutschen Besatzungsmethoden in Osteuropa noch nicht aus eigener Anschauung kannten und, abgesehen von den Ältesten, die noch am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten, auch keinerlei Militärerfahrung besaßen. Das Bataillon bestand aus 11 Offizieren, 5 Verwaltungsbeamten, die für finanzielle Angelegenheiten im Hinblick auf Sold, Proviant, Quartier usw. so zuständig waren, sowie 486 Unteroffizieren und Mannschaften. Zur Auffüllung kamen in letzter Minute noch Truppen aus Wilhelmshaven und dem schleswig-holsteinischen Rendsburg sowie aus dem weiter entfernten Luxemburg hinzu. Der größte Teil der Mannschaften stammte aber nach wie vor aus Hamburg und Umgebung und prägte das Bataillon so stark, dass sich nicht nur die Luxemburger, sondern auch die Wilhelmshavener und Rendsburger als Außenseiter vorkamen. Das Reservepolizeibataillon war in 3 Kompanien mit jeweils rund 140 Mann Maximalstärke unterteilt. 2 der Kompanien wurden von je einem Polizeihauptmann befehligt, die 3. vom dienstältesten Reserveleutnant des Bataillons. Jede Kompanie bestand aus 3 Zügen, 2 davon kommandierte je ein Reserveleutnant und den 3. der dienstälteste Hauptwachtmeister des Zuges. Jeder Zug war in 4 Gruppen unterteilt, die jeweils einem Hauptwachtmeister oder Wachtmeister unterstanden. Die Männer waren mit Karabinern ausgerüstet, die Unteroffiziere mit Maschinenpistolen. Außerdem hatte jede Kompanie einen Trupp mit schwerem Maschinengewehr. Neben den 3 Kompanien gab es noch das Personal des Bataillonsstabs, zu dem außer den 5 Verwaltungsbeamten ein Arzt, ein Sanitäter sowie mehrere Fahrer, Schreiber und Mitglieder des Nachrichtenzuges gehörten. Das Bataillon wurde von dem 53-jährigen Wilhelm Trapp befehligt, der schon am Ersten Weltkrieg teilgenommen und das Eiserne Kreuz erster Klasse erhalten hatte. Nach dem Krieg war er Berufspolizist geworden, hatte sich nach oben gearbeitet und war erst vor kurzem vom Hauptmann der 2. Kompanie zum Major und Kommandeur des Bataillons 101 befördert worden. Auch wenn Trapp im Dezember 1932 in die NSDAP eingetreten war und somit als alter Kämpfer galt, war er nicht in die SS aufgenommen worden und hatte auch keinen entsprechenden SS-Rang, obwohl Himmler und Heydrich bemüht waren, die Partei und die Staatskomponente ihres SS- und Polizeireichs zu verzahnen und zu verschmelzen. Trapp galt ganz offensichtlich als nicht für die SS geeignet. Er sollte schon bald mit seinen zwei jungen Hauptleuten in Konflikt geraten, die beide in der SS waren und noch 20 Jahre später vor Gericht nicht verhehlen mochten, dass sie ihren Kommandeur als unmilitärischen Schwächling verachteten, der sich übermäßig in die Aufgaben seiner Offiziere eingemischt habe. Diese Polizeihauptleute, die gleichzeitig den entsprechenden SS-Rang des Hauptsturmführers innehatten, waren beide noch keine 30 Jahre alt. Der 1914 geborene Wolfgang Hoffmann war mit 16 Jahren dem NS-Schülerbund beigetreten, mit 18 der Hitlerjugend und ein Jahr später der SS, bevor er 1934 das Abitur ablegte. 1936 meldete er sich in Breslau zur Polizei und trat 1937 in die NSDAP ein. Im selben Jahr beendete er seine Offiziersausbildung und wurde zum Leutnant der Schutzpolizei ernannt. Zum Reserve-Polizeibataillon 101 kam er im Frühjahr 1942. Im Juni wurde er mit 28 Jahren zum Hauptmann befördert. Er kommandierte die 3. Kompanie. Der 1913 geborene Julius Wohlauf legte 1932 die Reifeprüfung ab und trat im April 1933 in die NSDAP und die SA ein. 1936 ging er in die SS und begann im selben Jahr mit seiner Ausbildung zum Polizeioffizier. 1938 wurde er zum Leutnant der Schutzpolizei ernannt. Auch er wurde Anfang 1942 dem Reserve-Polizeibataillon 101 zugeteilt und im Juni desselben Jahres, kurz vor der Verlegung nach Polen, zum Hauptmann befördert. Er befehligte die 1. Kompanie und war gleichzeitig stellvertretender Bataillonskommandeur. Im Gegensatz zum älteren Trapp repräsentierten sowohl Hoffmann als auch Wohlauf genau jene Mischung aus gut ausgebildetem Berufspolizeioffizier, von früh auf begeistertem NS-Anhänger und jungem SS-Mitglied, die Himmler und Heydrich als Ideal für ihre SS- und Polizeikräfte vorschwebte. Trapps Adjutant war Oberleutnant Hagen, Sternchen, von dem kaum mehr bekannt ist, als dass er im Frühjahr 1943 ums Leben kam. Darüber hinaus hatte das Bataillon 7 Reserveleutnants, das heißt Männer, die keine Berufspolizisten wie Hoffmann und Wohlauf waren, sondern aufgrund ihrer Mittelschichtszugehörigkeit, ihrer Schulbildung und ihres beruflichen Erfolgs im Zivilleben nach ihrer Einberufung zur Ordnungspolizei für die Offizierslaufbahn vorgeschlagen worden waren. Vom Ältesten bis zum Jüngsten waren dies Hartwig Gnade, Jahrgang 1894, Spediteur, NSDAP-Mitglied seit 1937, Führer der 2. Kompanie. Paul Brandt, Sternchen, Jahrgang 1902. Heinz Buchmann, Sternchen, Jahrgang 1904, Eigentümer einer Holzhandlung, NSDAP-Mitglied seit 1937. Oskar Peters, Sternchen, Jahrgang 1905. Walter Hoppner, Sternchen, Jahrgang 1908, Teeimporteur, NSDAP-Mitglied kurzzeitig 1930 und wieder ab Frühjahr 1933. Hans Scheer, Sternchen, Jahrgang 1908, NSDAP-Mitglied seit Mai 1933. Kurt Drucker, Sternchen, Jahrgang 1909, Vertreter, NSDAP-Mitglied seit 1939. Sie waren also zwischen 33 und 48 Jahre alt. 5 von ihnen gehörten der NSDAP an, keiner der SS. Unter den 32 Unteroffizieren, über die uns Informationen vorliegen, waren 22 Parteigenossen und 7 gehörten der SS an. Sie waren 27 bis 40 Jahre alt. Ihr Durchschnittsalter lag bei 33,5 Jahren. Sie waren keine Reservisten, sondern bereits vor dem Krieg von der Polizei rekrutiert worden. Der größte Teil der Mannschaften stammte aus der Gegend von Hamburg. Rund 63% kamen aus Arbeiterfamilien. Unter ihnen waren nur wenige Facharbeiter, die meisten hatten Arbeitsplätze, wie sie für Hamburg typisch waren, Hafenarbeiter und Lastwagenfahrer, Lager- und Bauarbeiter, Maschinisten, Seeleute und Kellner. Von den ca. 35%, die aus der unteren Mittelschicht stammten, waren praktisch alle Angestellte. Drei Viertel davon waren auf die eine oder andere Weise im Verkauf tätig, ein Viertel arbeitete auf staatlichen Ämtern oder in privaten Büros. Es fand sich nur eine ganz geringe Anzahl von selbstständigen Handwerkern und Kleinunternehmern. 2% hatten, wenn auch bescheidene, Mittelschichtsberufe wie Drogist oder Lehrer. Das Durchschnittsalter der Mannschaften lag bei 39 Jahren. Über die Hälfte war zwischen 37 und 42 Jahre alt. Ihre Altersgruppe galt als für die Wehrmacht nicht mehr jung genug, wurde aber ab September 1939 in starkem Maße zum Reservepolizeidienst eingezogen. Rund 25% der einfachen Polizisten, 43 aus einer Stichprobe von 174, gehörten im Jahre 1942 der NSDAP an. 6 waren alte Kämpfer, die bereits vor Hitlers Machtübernahme in die Partei eingetreten waren. 6 andere hatten diesen Schritt 1933 vollzogen. Und obwohl zwischen 1933 und 1937 im Inland keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen werden sollten, hatten weitere 6 Männer, die zur See fuhren, als Auslandsmitglieder Aufnahme gefunden. 16 waren 1937 nach der Aufhebung des Aufnahmestopps in die Partei eingetreten und die übrigen 9 waren 1939 oder später NSDAP-Mitglieder geworden. Bei den Männern aus Mittelschichtsfamilien lag der Anteil der Parteigenossen mit 30% nur wenig höher als bei denen aus Arbeiterfamilien, 25%. Die Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 stammten aus Deutschlands unteren Gesellschaftsschichten. Soziale oder geografische Mobilität waren ihnen fremd. Nur sehr wenige waren ökonomisch unabhängig. Von Lehre oder Berufsausbildung einmal abgesehen, hatte praktisch keiner von ihnen weitere Bildung erfahren, seit er mit 14 oder 15 Jahren die Volksschule abgeschlossen hatte. Bis 1942 war ein überraschend hoher Prozentsatz in die NSDAP eingetreten. Da in den Ermittlungsprotokollen entsprechende Informationen nicht festgehalten sind, wissen wir nicht, wie viele von ihnen vor 1933 Kommunisten, Sozialisten und/oder Gewerkschaftsmitglieder waren. Angesichts der sozialen Herkunft der Polizisten steht jedoch zu vermuten, dass es nicht wenige gewesen sind. Aufgrund ihres Alters hatten die besonders prägenden Jahre bei allen von ihnen in vornationalsozialistischer Zeit gelegen. Sie hatten somit noch andere politische und moralische Normen als nur die der Nazis kennengelernt. Die meisten von ihnen kamen aus Hamburg, das im Ruf steht, zu den am wenigsten nationalsozialistisch ausgerichteten deutschen Großstädten gehört zu haben. Und die Mehrheit der Männer stammte aus einer sozialen Schicht, der eine antinationalsozialistische politische Kultur zu eigen gewesen war. Von daher schienen sie kaum eine vielversprechende Bevölkerungsgruppe zu sein, aus der sich Massenmörder zur Umsetzung der nationalsozialistischen Rassenutopie eines judenfreien NS-Reichs rekrutieren ließen.